warum sagt ihr durch Gottes Gnade? Ich sage durch Gottes Gnade, weil ein Christ zu sein ein ganz freies Geschenk Gottes ist, das wir nicht verdienen konnten. Die erste und die letzte Gnade, die kann man nicht verdienen, nach der katholischen Theologie. Die erste Gnade, weil er vorher nicht im Gnadenstand ist. Wer nicht im Gnadenstand ist, kann nicht übernatürliche Verdienste erwerben vor Gott, Verdienste für den Himmel. Und die letzte Gnade, die Gnade der schlussendlichen Beharrlichkeit, mit dem letzten Schnaufer über die Ziellinie kommt, in den Himmel oder wenigstens ins Fegfeuer, kann man auch nicht eigentlich verdienen, sagt die katholische Theologie. Aber man muss sie demütig und beharrlich ständig erbeten. Da kann man sie, wie die Theologen dann sagen, unfehlbar sicher sich erbitten vom lieben Gott. Aber nicht im eigentlichen Sinn verdienen. Dass man Christ ist, muss man eben auch bedenken, dass uns der liebe Gott einfach frei geschenkt. Ja. Dem Adam schon, dem Adam und dem Eva, die einen übernatürlichen Stand erhoben hat, in ein übernatürliches Ziel gegeben hat, und seiner Herrlichkeit teilzunehmen, so wie das für ein Geschöpf halt möglich ist, der himmlischen Seligkeit. Ja. Die haben das dann verloren, es hätte weitergegeben werden sollen, zusammen durch die menschliche Abstammung von Adam, wozu es dann nicht gekommen ist, durch die Sünde Adams. Und jetzt haben wir das ganze Schlamassel, jetzt müssen wir schauen, dass wir zur Gnade kommen. Und jedenfalls ist es ein freies, ganz freies Geschenk Gottes, wenn wir Christen sind, wobei es uns ja meistens im Normalfall in die Wiege gelegt worden ist, Gott sei Dank. Ja, heute sagt man auch, bloß nicht, kann die Kinder nicht auf irgendetwas hin bestimmen. Die müssen später schauen, ob sie gar nichts werden, Atheisten oder sonst halt Gottfremde, Gottlose oder Mohammedaner oder Juden oder Shintoisten oder Erdäpfelanbeter, was weiß ich. Jedenfalls soll man den Kindern nichts aufzwingen, das ist ein Blödsinn, ich meine, der liebe Gott hat sich ja für was erschaffen. Ich kann nicht sagen, es ist irgendwas Schlechtes, daran wäre irgendetwas auch nur auszusetzen, dass die Kinder schon früh getauft werden und deswegen damit dann einen gewissen Vorschuss haben für ihr Leben, wenn dann der Verstand erwacht. Ja, jedenfalls, das muss man alles hier mitbedenken und kann dem lieben Gott nicht genug danken, dass man ein Christ ist. Da wird schon unglaublich kompliziert, wo die meisten heute schon aussteigen werden.